so läuten auf der Alm die Kühe. Dong, dingel, dang, dingel, dong, mit ihren Glocken in der Früh. Dong, dingel, dang, dingel, dong, so klingt's beim ersten Sonnenstrahl. Dong, dingel, dong, vom hohen Berg hinab ins Tal. Und die Sennerin jodelt dazu. Und die Kühe, die machen Mu. Dong, dingel, dang, dingel, dong, so tönt's von nah und auch von fern. Dong, dingel, dang, dingel, dong, das hören selbst die Berge gern. Fängt der große Lärm schon an. Und das Tuten und das Hupen macht mich ganz nervös. Sitze ich dann im Büro, werd ich leider auch nicht froh. Denn das Klappen und das Plappen ist genauso bös. Doch wenn ich sonntags in die Berge fahr, dann finde ich das Leben wunderbar. Dong, dingel, dang, dingel, dong, so läuten auf der Alm die Kühe. Dingel, dong, dingel, dong. Dong, dingel, dang, dingel, dong, mit ihren Glocken in der Früh. Dingel, dingel, dingel, dong. Dong, dingel, dangel, dong, so klingt's beim ersten Sonnenstrahl. Dingel, dong, dingel, dong. Dong, dingel, dang, dingel, dong, vom hohen Berg hinab ins Tal. Und die Sennerin jodelt dazu. Und die Kühe, die machen Dong, dingel, dangel, dong, so tönt's von nah und auch von fern. Dingel, dong, dingel, dong. Dong, dingel, dang, dingel, dong, das hören selbst die Berge gern.